Machen Sie jetzt bloß keinen Fehler, wie Sie vielleicht an Ihre Fahrkarte kommen. Haben Sie das seltene Glück, in der Nähe eines modernen Hauptbahnhofs wohnen zu dürfen, dann finden Sie dort alles, was Sie benötigen. Fastfoodstände, Boutiquen, Juweliere, Senioren mit viel Tagesfreizeit und sogar intakte Schalter. Allerdings, die Schalterhalle heißt heutzutage Reisezentrum und dieses hat Öffnungszeiten, die sich minütlich ändern können. Beginnen Sie also mehrere Wochen vor Antritt Ihrer Reise spontan und zu unterschiedlichsten Tages- und Nachtzeiten den Hauptbahnhof Ihrer Wahl zu besuchen. Idealerweise beginnen Sie damit schon, wenn Sie noch gar kein Reiseziel haben. Haben Sie dann irgendwann Glück, Sie und die anderen 62 auf Verdacht Wartenden, und die gläsernen Türen sind eines Tages zufälligerweise geöffnet, dann benötigen Sie nur noch Geduld. Versuchen Sie sich mit Musik oder mit Hilfe einer Lektüre oder mit dem Hören dieser CD zu entspannen. Trinken Sie das mitgebrachte Wasser in kleinen Schlucken, damit Sie lange davon haben. Ein unauffällig unter einem weiten Mantel drapierter Urinbeutel wird Ihr Durchhaltevermögen erheblich verlängern. Und das Wichtigste, machen Sie sich nicht unnötig Gedanken, warum ausgerechnet Sie, der Sie dies doch am allerwenigsten verdient haben, in der Schlange so quälend langsam vorrücken. Versetzen Sie lieber dem vor Ihnen Stehenden so lange unauffällige Schläge auf den Hinterkopf, bis er frustriert aufgibt, und vertreiben Sie weitere Anstehende durch das Vortäuschen von lautstarken Blähungen oder Alkoholkonsum. Sehr effektiv ist auch ein Baby. Haben Sie gerade keins dabei, besorgen Sie sich eine batteriebetriebene Schreiattrappe aus dem Versandhandel. In diversen Stimmlagen mit oder ohne Kinderwagen erhältlich. Lassen Sie sich vor allem aber immer wieder für ein paar Stunden von dem Freund, Verwandten oder bezahlten Helfer ablösen, der Ihnen zu essen bringt. Und versuchen Sie, in dieser Zeit an eine Wand gelehnt zu schlafen oder massieren Sie Ihre Beinmuskeln, damit Sie bis zum Ende durchhalten. Bis dahin wird es auf jeden Fall noch etwas dauern, denn, und daran werden Sie nichts ändern können, von 17 Schaltern sind im Schnitt 2 besetzt. Immerhin, nach den nächsten Sparmaßnahmen wird es dann höchstens noch einer sein, wobei an mindestens einem dieser Schalter immer Jessica Schipp arbeitet. Jessica Schipp ist Auszubildende der Deutschen Bahn. Aber sie wäre im Grunde ihres Herzens lieber Stylistin geworden oder hätte gerne irgendwas mit Menschen gemacht. Den Umgang mit Kunden der Deutschen Bahn zählt sie nicht dazu. Sie versteht auch nicht, dass sie unbedingt eine durchgehende Verbindung nach Gütersloh wollen. Ehrlich gesagt weiß sie auch gar nicht, was eine durchgehende Verbindung ist, denn sie fährt, wie ihre Chefs auch, immer mit dem Auto, zumindest bis sie auf den nächsten Stau trifft. Vergessen Sie trotzdem nicht, dass Sie von Jessica Schipp abhängig sind. Wenn Sie also irgendwann an der Reihe sind, erklären Sie Jessica Schipp so freundlich, wie Sie es noch können, was Sie genau wollen. Jessica Schipp wird dann sicherlich so freundlich sein, im Computer nachzusehen. Und unter Umständen gibt es tatsächlich keine durchgehende Verbindung, weil diese entweder niemals existierte oder längst gestrichen wurde. Oder weil Jessica Schipp auf der Abfragemaske im Computer ein falsches Häkchen gesetzt hat. Bleiben Sie in diesem Fall möglichst ruhig. Widerstehen Sie der Versuchung, ihr die Tastatur aus der Hand zu nehmen und bitten Sie sie, es noch einmal zu versuchen, vor allem, wenn es sich um eine durchgehende Verbindung handelt, die Sie schon gefahren sind. Unter Umständen fällt ihr bereits beim 4. oder 5. Versuch auf, dass das doofe Häkchen bei direkte Verbindung vermeiden doch nicht so zweckdienlich ist. Vielleicht findet Jessica Schipp aber auch auf Anhieb ihre Traumverbindung. Glückstreffer! Lassen Sie nun trotz aller Euphorie ja keine Pause aufkommen. Jessica Schipp könnte sich sonst dem nächsten Kunden zuwenden, dem mit den Schlägen auf dem Hinterkopf, der sich mittlerweile fast wieder bis hinter sie vorgearbeitet hat und ziemlich sauer ist. Oder schlimmer, sie könnte eine Taste am Computer drücken. Machen Sie also gleich mit der Buchung weiter. Dadurch, dass Jessica Schipp auf der Rückfahrt von ihrem Freund, ebenfalls Azubi bei der Deutschen Bahn, mit ihrem kleinen alten Opel ständig im Stau steht, traf sie in den letzten anderthalb Jahren immer erst dann in der Berufsschule ein, wenn das Fach angewandte EDV für weibliche Azubis gerade zu Ende war. So verwendet sie am Computer bis heute das Einfingersuchsystem und das etwas zögerlich. Sie vertippt sich auch, aber erst nach dem viertelstündigen Buchungsgespräch, und zwar bevorzugt bei der Eingabe der Platzreservierung oder beim Befehl für den Ausdruck der Zugverbindung nebst Fahrkarte. Dann gibt der Computer einen hässlichen Ton von sich oder auch gar keinen Ton. Und Jessica Schipp kommt aus dem überlasteten, komplizierten Buchungssystem nicht mehr raus. egal welche von den beiden Tasten sie auch drückt.